بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, seit Beginn der Schöpfung hat Gott über Propheten immer die eine und dieselbe Botschaft an die Menschheit vermittelt. Was Gott immer von den Menschen wollte, ist, dass sich die Menschen Gott ergeben, ihm dienen und viel Götterei vermeiden und ihm nichts zur Seite stellen. Die letzte Botschaft Gottes an die Menschheit wurde an den letzten Prophet Mohammed offenbart. Jeder weiß heute, dass der Islam aus 5 Säulen besteht, dass ein Muslim 5-mal am Tag beten muss, fasten und nach Mekka fahren muss. Woran ein Muslim alles glaubt und wie das Verständnis von Monotheismus im Islam ist, so fällt es vielen schwer, was Genaueres darüber zu sagen. Der Koran berichtet uns, dass jeder Prophet zuerst die Menschen mit Gott vertraut gemacht hat, so dass die Menschen genau wussten, wen sie anbeten. Der Islam unterteilt sich in 3. Erstens, der Islam als praktischer Teil, worunter die 5 Säulen bekannt sind. Das erste ist, zu bestätigen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der letzte Gesandte Gottes ist. Das zweite, das Gebet zu verrichten. Drittens, den Monat Ramadan zu fasten. Viertens, Almosen zu entrichten. Und fünftens, die Pilgerfahrt nach Mekka. Der zweite Bauteil ist Al-Iman, der Glaube. Dieser besteht aus 6 Bestandteilen. Erstens, der Glaube an Gott. Zweitens, der Glaube an die Engel. Drittens, der Glaube an alle Offenbarungsschriften. Viertens, der Glaube an alle Propheten. Fünftens, der Glaube am jüngsten Tag. Und sechstens, der Glaube an die Vorbestimmung, Gut und Böse. Der dritte Bauteil ist Al-Ihsan. Al-Ihsan ist Allah so zu dienen, als würde man ihn sehen. Und wenn man ihn nicht sieht, so soll man genau wissen, dass er einen sieht. Diese Bauteile sind 3 Stufen aufeinander gebaut. Die höchste Stufe, die ein Muslim erreichen kann, ist Al-Ihsan, weil es die besondere Art der Anbetung ist. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Bauteil näher beschäftigen und genau beschreiben, wie ein Muslim an diese Elemente zu glauben hat. Die wichtigste Grundlage für diesen Bereich des Glaubens und alle Arten von Anbetungen ist, dass jede Anbetung, die ein Muslim verrichtet und alles, woran ein Muslim glaubt, mit dem Koran und der Sunna, das sind die Aussprüche des Propheten, belegt werden müssen. Das erste von den 6, an denen ein Muslim glaubt, ist Allah. Wer ist Allah? Was ist Allah? Und ist eine Beschreibung, ein Bild von Allah möglich? So sind all diese Fragen im Koran und in den Aussprüchen des Propheten beantwortet. Der Monotheismus besteht aus 3. Erstens, an die Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft glauben, das heißt, Allah ist der Schöpfer, der alles, was im Himmel, auf Erden und was dazwischen ist, den Menschen und alles andere erschaffen hat. Niemand außer Allah ist fähig, sowas zu schaffen. Ein Muslim glaubt, dass Allah der Verwalter ist und dass nur das passiert, was Allah will und zulässt. Wir Muslime glauben, dass Allah der Versorger ist und alles, was die Menschen an Versorgung hier in diesem Leben und im Jenseits bekommen, nur von Allah kommt. Ein Muslim glaubt, dass Leben und Tod nur in den Händen Allahs liegen. Ein Muslim glaubt, dass alles Nötige zum Leben und Erhalten des Lebens von Allah abhängig sind und nur er alleine darüber bestimmt. Zweitens, der Glaube an die Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Dies ist unter der Glaubensbekenntnis zu berücksichtigen. Jeder, der sich zum Islam bekennt, muss bestätigen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein letzter Gesandter ist. Dies bedeutet, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der mit Recht angebetet werden kann. Also, alle Arten von Anbetung, die ein Muslim verrichtet, müssen nur Allah gewidmet sein und sie dürfen auch nur so verrichtet werden, wie es der Prophet angeordnet hat bzw. wie er es vorgemacht hat. Unter Anbetungen ist das Gebet, die Unterwerfung, das Bittgebet, das Vertrauen, das Verlassen, die Furcht, die Heilung, das Schächten und vieles mehr. Diese und weitere Anbetung darf ein Muslim nicht anderen Menschen widmen. Zum Beispiel darf ein Muslim nicht andere Menschen um etwas bitten, was nur in Allahs Händen liegt, wie es viele heutzutage machen, die versuchen, über tote oder angeblich heiligen Menschen Gott näher zu kommen. Allah macht im Koran die Leute, die ihm viel Götter beigesellen oder Allah über Mittelsmänner fragen, und zwar sagt Allah hier in Surah Isra, und wenn ihnen ein Schaden auf die Meere zukommt, gehen alle Götter nieder außer Allah, und wenn sie wieder auf dem Lande sind, kehren sie zurück. Allah schildert hier eine Situation, in der ein Mensch keinen Boden unter seinen Füßen hat und deswegen bei Problemen nur Gott um Hilfe gerufen wird, weil der Mensch hier gewiss weiß, dass die Erlösung nur in den Händen Gottes liegt. Der Glaube an die Einzigkeit Gottes in der Anbetung ist die wichtigste Grundlage für einen Muslim. Denn nur durch ihr kommt ein Muslim seinem Herrn näher und erreicht auch den inneren Frieden, den er sucht, und er weiß auch sofort, wen er um Beistand rufen muss, wenn er in der Klemme sitzt und nicht mehr weiter weiß. Und es ist auch die Grundlage für den Beitritt ins Paradies. Sollte ein Muslim diesen Glauben verwirklichen, so weiß er auch, wer ihn erhören wird und ihn somit aus der Panne helfen wird. Es nützt nichts, wenn ich mich zum Islam bekenne, fünfmal am Tag bete und nicht den wahren Glaube verwirkliche und dabei mein Herz mit weltlichen oder sterblichen binde und anstatt nur Allah einzig und allein zu dienen, über andere Wege meine innere Ruhe versuche zu erlangen. Das sind Sünden, die Allah nicht verzeiht, denn er duldet keine Mitstreiter. Habe ich ein Problem, so rufe ich Allah. Habe ich gesündigt, so bitte ich Gott ohne Mittelsmann um Vergebung. Denn Allah ist der Allhörende und der Allsehende. Allah will, dass die Herzen der Menschen nur ihm gewidmet sind, so dass man sofort Allah ruft, wenn man ihn braucht. Macht man es über einen Mittelsmann, so muss man zuerst zu dieser Person gehen und dieser soll dann Allah um Vergebung für einen bitten. Mache ich dies so, habe ich Gott einem Mitstreiter beigesellt, denn ich habe Allah über einen unerlaubten Weg gerufen. Hierzu sagt Allah in Sura 4, wahrlich, Allah verzeiht niemanden, der ihm einen Mitstreiter beigesellt, und er verzeiht alles, was darunter ist. Also verzeiht Allah alle Arten von Sünden, die ein Mensch begeht. Mit einer Voraussetzung, es darf keine Beigesellung vorhanden sein. Allah fragt im Koran diesen Menschen und sagt, wie könnt ihr jemanden außer Allah um Beistand rufen, der euch weder Nutzen noch Schaden zufügen kann? In einem Ausspruch sagte der Prophet zu seinem kleinen Verwandten, O Junge, fürchte Allah, wo auch du immer bist. Halte die Regeln Allahs ein und Allah wird dich schützen. Halte die Regeln Allahs ein und du wirst Allah auffinden, wenn du ihn brauchst. Und wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du Beistand suchst, dann suche ihn bei Allah. Und wisse, Gott in guten Zeiten zu schätzen und Allah wird dir in harten Zeiten beistehen. Und wisse gewiss, wenn die ganze Menschheit zusammenkommt, um dir nützlich zu sein, werden sie dir nur dort nützlich sein, was Allah dir vorgeschrieben hat. Und wenn die ganze Menschheit zusammenkommt, um dir einen Schaden anzufügen, werden sie dir nur dort einen Schaden anfügen, den Allah zulässt. In diesem Ausspruch macht der Prophet uns klar, dass alles in Allahs Hände liegt und nur das passiert, was Allah will und nur Allah um Beistand und Vergebung zu fragen ist. In Sura 3 sagt Allah, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt dem Propheten, und Allah wird euch auch lieben und euch eure Sünden vergeben. In Sura 4 sagt Allah, wer dem Prophet gehorcht, der hat Allah gehorcht. Laut dieser Verse vom Koran muss sich ein Muslim nach dem Propheten richten, um Allah näher zu kommen. Widersetzt man sich dem Propheten, so widersetzt man sich automatisch auch Allah. Allah hat Propheten geschickt, die uns genau zeigen, wie wir Allah zu dienen haben. Der dritte Bauteil des Glaubens ist der Glaube an die Einzigkeit Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. Allah hat sich im Koran mit Namen und Eigenschaften genauer beschrieben und sein Prophet hat noch einiges dazu ergänzt. Also ist es Pflicht für einen Muslim, diese Namen und Eigenschaften, mit denen sich Allah beschrieben hat und womit ihn auch sein Prophet beschrieben hat, zu bestätigen und zweifelslos daran zu glauben. Im Koran sagt Allah, und Allah sind die allerschönsten Namen zuzuschreiben. Dies heißt, dass diese Namen, die Allah hat, in der vollkommensten Art und Weise sind. Zum Beispiel nennt sich Allah der gerechteste aller Richter. Das heißt, Allah ist so gerecht, dass es unmöglich ist, dass Allah jemanden ungerecht behandelt. Allah wird am jüngsten Gericht alle Menschen für das, was sie tun, auch dementsprechend belohnen, ohne etwas auszulassen. Alle Werke, die ein Mensch verrichtet, sind bei Allah niedergeschrieben, sei es groß oder klein. Im Koran steht, und wer Gutes im Gewicht eines Stäubchen tut, wird es sehen, und wer Schlechtes im Gewicht eines Stäubchen tut, wird es sehen. Also sind alle Namen und Eigenschaften, die Allah besitzt, in der vollkommensten Art und Weise. Ein anderes Beispiel, Allah nennt sich der Allwissende. Dies bedeutet, Allahs Wissen ist vollkommen und fehlerfrei. Allah weiß alles, was passiert, was jeder Mensch macht, wann, wo, wie und mit wem. Und Allah weiß sogar, was passieren würde, wenn die Umstände anders wären als der eigentliche Verlauf. Wenn ich Allah eine Eigenschaft zuschreibe, dann muss ich berücksichtigen, diese nicht mit jemandem zu vergleichen, der von der Wortwahl die gleiche Eigenschaft besitzt. Zum Beispiel darf ich beim Wissen nicht an menschliches Wissen denken. Denn das menschliche Wissen kann fehlerhaft sein, während Allahs Wissen lückenlos und vollkommen ist. In Sura Ash-Shura sagt Allah, nichts ist seinesgleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Allah verneint, dass jemand so ist wie er und bestätigt, dass er hört und sieht. Also wissen wir durch diesen Koranvers, dass Allah hört und sieht. Es ist uns nicht erlaubt, nach dem Wie zu fragen, also ein Bild zu machen oder einen Vergleich zu stellen. Ein Muslim muss bestätigen, dass Allah sieht und hört. Aber wir dürfen es uns nicht menschlich vorstellen. Allah sagt in Surah Taha, dass er zwei Augen hat. Jedoch sind Allahs Augen nicht wie unsere Augen. Denn ein Mensch ist schwach und braucht Ruhe und Schlaf. Allah dagegen ist vollkommen und von allen Schwächefaktoren frei. Also wissen wir, dass Allah ein Wesen hat und auch zwei Augen, womit er sieht. Wie diese Augen sind, so darf man generell diese Fragen nicht stellen. Allah hat auch erwähnt, dass er hört, aber er hat im Koran nicht erwähnt, dass er Ohren hat. Deshalb begnügen wir uns damit zu sagen, dass Allah hört. Beim Sehen dagegen müssen wir bestätigen, dass Allah zwei Augen hat. Über das Wesen Gottes gibt es im Koran noch weitere Beschreibungen. In Sura 2 erwähnt Allah, dass er ein Gesicht hat. In Sura 5 erwähnt Allah, dass er zwei Hände hat. In Sura Az-Zumur erwähnt Allah sogar, dass er eine rechte Hand. Der Prophet sagte einmal, dass Allah zwei Hände hat, eine ist rechts und die andere links. Und dass diese Hände Finger haben. Im Koran, Surat Al-Qalam, steht, dass Allah Schienbeine hat. In einem Ausspruch erwähnte ein Verwandter des Propheten, dass Allah zwei Füße hat. Dies ist, was von dem Wesen Allahs bekannt ist. Die Gelehrten haben sich darauf einstimmig geeignet, Beschreibungen über das Wesen Gottes nur so weit zu bestätigen, wie es im Koran und in der Sunna vorkommt, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne Vergleiche zu stellen und sagen, dass Allah diese Eigenschaften zuzuschreiben sind, in einer Art und Weise, die seiner Majestät angemessen ist. Nachdem ein Muslim weiß, dass Allah ein Wesen hat, stellt sich die Frage, wo ist Allah mit seinem Wesen? In mehreren Stellen im Koran, darunter Surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Taha und viele anderen, steht, dass Allah einen Thron hat, der über den sieben Himmel ist, und über diesen Thron ist Allah mit seinem Wesen erhaben. Hier wiederum darf man nicht fragen, wie Allah über seinen Thron erhaben ist. Allah beschreibt sich im Koran als den Hohen, der über seinen Diener ist. Doch mit seinem Wissen ist Allah überall. Er weiß, sieht und hört alles. Wie weiß dafür ist? Als Gott zu Mose sprach, sagte er zu ihm und zu seinem Bruder Aaron, geht zu Pharao, ich bin bei euch, höre und sehe. Allah hat damals, um Moses und seinen Bruder zu motivieren, gesagt, geht, ich bin bei euch, aber nicht mit seinem Wesen, sondern hat Allah sie gesehen und gehört, während er mit seinem Wesen über seinem Thron war. In Sura 2 erwähnt Allah, dass sein Thron ein Schemel hat, der Himmel und Erde umfasst. Abdullah ibn Abbas, ein Verwandter des Propheten, sagte hierzu, dass der Schemel der Ort ist, worauf Allahs Füße sind. Ein Muslim glaubt, dass Allah gesprochen hat und immer sprechen kann, wann er will, wie er will und was er will. Ein Muslim glaubt, wie in Sura 2 steht, dass Allah zu einigen seiner Propheten gesprochen hat, darunter Moses und Mohammed. Allah wird am jüngsten Tag sprechen, um zwischen den Menschen zu richten. Wir glauben auch, dass Allah gesprochen hat und dies mit einer klaren Stimme, so dass seine Propheten, während er mit ihnen gesprochen hat, sie ihn gehört haben. Ein Muslim glaubt, wenn er ins Paradies kommt, dass er Allah in seiner wahren Form sehen wird. Das waren die Bestandteile, die wichtig sind, um den Glauben an Allah zu verwirklichen. Die zweite Sache, an die ein Muslim glauben muss, sind die Engel. Diese sind Geschöpfe, die Allah aus Licht erschaffen hat. Es gibt auch Dämonen, die Allah aus Feuer erschaffen hat. Die Engel sind weder männlich noch weiblich, so wie auch Allah kein bestimmtes Geschlecht zuzuschreiben ist. Zwar sagt Allah im Koran über sich er, also er benutzt für sich ab und zu mal den Personalpronomen er. Dies heißt aber nicht, dass Gott männlich ist. In der arabischen Sprache ist es üblich, dass einem Wesen die männliche Form zuzuordnen ist, wenn kein Geschlecht vorhanden oder kein Geschlecht bekannt ist. Über die Engel berichtet Allah im Koran in Sura Al-Anbiya, dass die Engel, arabisch Al-Malaika, Allah ununterbrochen lobpreisen und sich keinem Befehl widersetzen. Weder essen, noch trinken sie, noch brauchen sie Schlaf. Seit ihrer Erschaffung bis zu ihrem Tod lobpreisen sie Allah. Es gibt verschiedene Engel, an die ein Muslim glaubt. Es gibt Engel, die haben eine gesonderte Position bei Allah. Zum Beispiel gibt es den Engel Gabriel, der für die Offenbarung zuständig war, der das, was er von Allah hörte, an die Propheten weitergeleitet hat. Es gibt den Engel Michael, der für die Natur zuständig ist. Es gibt den Engel Israfil, der für die Auferstehung zuständig ist. Es gibt den Engel Malakul Maut, der für den Tod zuständig ist und die Seele vom Körper herausnimmt. Und Allah hat die Aufgaben an die Engel verteilt und jeder von ihnen wird seiner Aufgabe hundertprozentig gerecht. Über den Engel Gabriel ist bekannt, dass er 600 Flügel hat und dass der Prophet ihn zweimal in seiner wahren Form gesehen hat. Es gibt noch andere Engel, die mit ihren Namen bekannt sind, wie der Hüter des Paradies namens Redwan oder der Wächter der Höllenfeuer, Malik. Es gibt auch Engel, deren Namen nicht bekannt sind, aber deren Funktion und auch an die ein Muslim alle glauben muss. Der nächste Punkt, an den ein Muslim glaubt, sind die Offenbarungsschriften. Und zwar glaubt ein Muslim an die Psalmen, die König David von Allah erhalten hat, an die Tora, die Moses erhalten hat, und an das Evangelium, die Jesus von Allah erhalten hat, und an die letzte Offenbarung, dem Koran, der Mohammed offenbart wurde. Neben diese vier Bücher glaubt ein Muslim noch an die Schriften, die Abraham und die zusätzlichen Schriften, die Moses erhalten hat. In Sura 3 erwähnt Allah, dass er den Völkern vor uns Bücher offenbarte und von diesen verlangte, dafür zu sorgen, dass diese unverfälscht bleiben. Jedoch wurden diese verfälscht. Somit ist ein Muslim verpflichtet, an die Originalschrift zu glauben. Aufgrund dieser historischen Hintergründe hat Allah bei der letzten Offenbarung den Schutz selber übernommen, damit seine Botschaft für jedermann erkennbar bleibt. Ein Muslim glaubt, dass der Koran das ist, was Allah gesprochen hat zu Gabriel, und Gabriel hat dies weitergeleitet zu Mohammed. Anders als die Schriften vor dem Koran, die auf einmal herabgesandt worden sind, wurde der Koran in einer Zeitspanne von 23 Jahren herabgesandt. Ein Muslim glaubt an den Koran, wenn er seine unangefochtene Echtheit bejaht, seine Gebote einhält und seine Verbote unterlässt und nichts vom Koran verleugnet oder bewusst verneint. Der vierte Bestandteil im Glauben ist der Glaube an alle Propheten, die Allah je geschickt hat. Der Prophet Mohammed erwähnte, dass Allah über 124.000 Propheten gesandt hat. Im Koran sind nur 25 Propheten mit ihrem Namen erwähnt. Ein Muslim unterscheidet zwischen Gesandten und Propheten. Ein Gesandter ist der, der eine Botschaft erhalten hat, und ein Prophet dagegen ist jemand, der nur geschickt worden ist, um die Menschen an die alte Botschaft zu erinnern. Die fünf wichtigsten Propheten waren Noah, Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Diese fünf wurden im Koran als die Ulil Azm bezeichnet. Anders als im Christentum ist Jesus laut Koran nur ein Prophet wie jeder andere und seine ungewöhnliche Geburt war nur ein Wunder und somit eine Bestätigung für sein Prophetentum. Allah sagt im Koran, sprich, er ist Allah, der Einzige, der Absolute, weder wurde er geboren, noch hat er Kinder und nichts ist ihm ebenbürtig. Allah macht uns hier klar, dass er weder Vorkommen noch Nachkommen hat. Allah ist der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Wenn wir sagen, dass Allah einen Sohn hat, dann stellt sich die Frage, wer ist der Vater von Gott? Ein Muslim glaubt an alle Propheten, wenn er bestätigt, dass diese von Gott zu den Menschen gesandt worden sind und der letzten Botschaft folgt. Verneint ein Muslim einen Propheten, so verliert er seinen Glauben. Der fünfte Bauteil des Glaubens ist der Glaube an das jüngste Gericht. Ein Muslim glaubt, dass es nach dem Tod ein ewiges Leben gibt und dass jeder Mensch entweder das Paradies betreten wird oder ins Höllenfeuer geworfen wird. Doch zuvor werden alle Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, an einem Ort zusammenkommen und jeder muss eine Rechenschaft für das, was er alles gemacht hat, ablegen. An diesem Tag wird jeder, der ungerecht behandelt wurde, sein Recht zurückbekommen und jeder Ungerechte wird seine Strafe erhalten. Dieser Tag alleine wird nach unserer Zeitrechnung 1000 Jahre lang sein. Dieser Tag wird erst kommen, wenn diese Erde nicht mehr existiert und alles in ihr zerstört wird. Daraufhin wird Allah eine neue Erde erschaffen, auf der alle Menschen auferstehen werden und jeder sein Buch bekommen wird, worin alles aufgelistet ist, was jeder Mensch je in seinem Leben gemacht hat. Durch dieses Buch wird er sehen, wen er alles ungerecht behandelt hat und muss somit dann alles zurückzahlen. Darin steht auch, wer ihn ungerecht behandelt hat und er weiß somit, von wem er was zurückbekommen muss. Nachdem ein Mensch Punkte vergibt und Punkte einnimmt, geht er auf die Waage. Auf der rechten Waagenschale legt er seine guten Werke und auf der linken Waagenschale legt er seine Sünden. Sollte die rechte Waagenschale schwerer sein, so wird er sich freuen und der Eintritt ins Paradies ist ihm somit sichergestellt. Ist die andere Waagenschale schwerer, so muss er ins Höllenfeuer. Dies ist eine von vielen Situationen, die ein Mensch am jüngsten Tag durchmacht.